Voller Wut stehen 20 Demonstranten vor der Filiale der Citibank in Berlin-Spandau. Fast alle sind über 70, darunter viele Ehepaare. Einige stützen sich auf Gehhilfen, jeder hält ein Transparent in die Höhe. Darauf Sprüche wie, der Citibank habe ich vertraut und damit auf Sand gebaut. Ganz unterschiedliche Menschen sind in die Fußgängerzone gekommen, vom Lkw-Fahrer über die Lehrerin bis zum Kaufmann. Eines eint sie alle. Geld ist futsch, der Kunde krank, dank Lehmann und der Citibank. Bis auf 5 Meter darf sich die Gruppe der Citibank-Filiale nähern. Darauf achtet ein Mann vom Wachschutz. Oben an den Fenstern des dreistöckigen Bankgebäudes stehen 3 junge Mitarbeiterinnen. Verunsichert schauen sie auf die Demonstranten hinab. Auch auf Anke Korte. Die schlanke 72-Jährige verteilt Flyer. Unter ihren Mitstreitern genießt Anke Korte großen Respekt. Im Gegensatz zu Bankerkreisen, dort nennt man Menschen wie sie angeblich alt und doof. 35 Jahre lebt die gebürtige Berlinerin in Japan und den USA. Zuletzt ist sie Geschäftsführerin der Deutschen Gesellschaft Pennsylvania. Ende 2004 kehrt sie mit ihrem Mann nach Deutschland zurück. Die beiden verkaufen ihr Haus in Amerika und suchen nach einer sicheren Geldanlage. Dann sind wir beraten worden von Citibank, haben vertraut, dass dieser sehr, sehr nette sogenannte Vermögensberater in Berlin tatsächlich die Wahrheit gesagt hat, dass das also eine sichere Anlage, so sicher wie Bundesschatzbriefe wäre. Tatsächlich investieren Anke Korte und ihr Mann im Frühjahr 2007 80.000 € Erspartes und damit den Großteil ihrer Altersvorsorge in hochspekulative Zertifikate. Sie glauben damals, gut beraten worden zu sein, bis zum Abend des 15. September 2008. Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Es ist die größte Insolvenz an der Wall Street seit Jahrzehnten. Die 4. US-Investmentbank Lehman Brothers ist pleite. Beunruhigt ruft Anke Korte am nächsten Morgen bei der Citibank an. Sie solle sich keine Sorgen machen, wird ihr gesagt. Ende September bekommt sie einen Termin bei der Bank. Damals weiß sie noch nicht, dass es ihr vorerst letzter ist und künftig niemand mehr auf ihre Anfragen reagieren wird. Die Information an diesem Tag, ihr Geld ist weg. So langsam ist das erstmal so ins Bewusstsein gekommen, dass das wirklich, wirklich vermutlich weg ist. Es ist unglaublich, das ist ein Fehler im System, dass das zugelassen worden ist, dass diese Banken sich so verhalten dürfen und deshalb gehen die Leute auch auf die Straße. Das sind nicht alles alte, dumme Leute. Das sind Leute, die Gott sei Dank noch Vertrauen haben, Gott sei Dank noch Charakter haben, meiner Meinung nach. Jochen Resch kennt viele Fälle wie den von Anke Korte. Der Mitfünfziger ist Rechtsanwalt für Anlegerschutz. In letzter Zeit hat er viel zu tun. Nicht nur die Citibank hat Lehman-Zertifikate unters Volk gebracht, sondern auch Dresdner Bank, die Sparkassen Frankfurt am Main und Hamburg sowie einige Volksbanken. Es wurden hier ahnungslose ältere Menschen in Risikopapiere hineingeredet, die sie nie haben wollten. Und noch nie ist dem normalen Bankkunden bewusster geworden, dass er keinen Bankberater hat, sondern einen Verkäufer von den bankeigenen Papieren. Und ich glaube, dass im Rahmen der Banken eine Selbstkritik notwendig ist und dass diejenigen, die sich auf diese Art und Weise bereichert haben, ich denke illegal bereichert haben, ohne dass man es beweisen kann, dass die eigentlich großzügig den Schaden, den sie angerichtet haben, begleichen sollten. Das verweigern die Banken allerdings. Die Citibank schweigt, nicht nur gegenüber Anke Korte, auch ein Interview lehnt Pressesprecher Ingo Stader ab. Das sogenannte Kulanzangebot der Citibank, etwa jedes 4. Opfer nach einem strengen Kriterienkatalog mit 30-80% des angelegten Geldes zu entschädigen, sieht Anwalt Resch skeptisch, sowie die Interessengemeinschaft der Geschädigten. In einer Pressemitteilung bezeichnet sie das 27-Millionen-Euro Angebot der Citibank als Entschädigung auf Gutsherrenart. Die Summe entspreche nur knapp über 5% des geschätzten Gesamtschadens von 475 Millionen Euro. Abends kurz vor 11. Anke Korte ist seit 2 Uhr nachmittags unterwegs. Sie sitzt mit anderen Anlegern am Berliner Geschädigtenstammtisch. Etwa 40 Leute sind da, auch ein Rechtsanwalt, den die Gruppe eingeladen hat. Der 12. schon in den vergangenen Monaten. Neue Woche, neuer Stammtisch, neuer Anwalt. Heute einer, der den Betroffenen Mut macht, ihnen zur Klage vor Gericht rät. Da sitzt ein Richter, da sitzt ein Anwalt für Sie und da sitzt ein Anwalt für die Gegenseite und das war's. Nur weil die gut Ausgebildete sind, Heißt das nur, dass Sie dann nicht mehr im Wald- und Wiesenanwalt auftauchen sollen? Anke Korte wird klar, sie hat nur eine Chance. Sie muss der Bank einen Beratungsfehler nachweisen. Der Jurist stellt Fragen, eine nach der anderen. Hat der Berater verschwiegen, dass er eine Provision erhält? Hat er Risiken der Anlage nicht klar herausgestellt? Hat er nachweislich sicherheitsorientierte Anleger als Risikoanleger eingestuft? Schon wenn einer dieser Aspekte zutrifft, haben Anleger eine Chance, meint er. Er rät zur Suche nach anderen Geschädigten, die beim selben Berater waren. Bestätigt einer von ihnen vor Gericht einen Fehler, kann das helfen und eine systematische Falschberatung offenlegen. Anke Korte greift zu einer Tablette. Ohne beruhigende Medikamente geht es nicht mehr. Die Lehman-Pleite hat ihr Leben verändert. Ganz egal, wie es ausgeht, eines ist für sie wichtig. Dass man sagt, ich habe mir das nicht gefallen lassen bis zu dem Limit, was mir absolut möglich war.